Gustav Stresemann fürchtete nie die Unpopularität. Er gehörte zu den wirklichen Führernaturen, nach denen so oft gerufen wird, denen die Parteien aber, wenn sie wirklich führen wollen, oft nur mit Widerstreben folgen und denen der schuldige Dank oft erst erstattet wird, wenn sie ihr Lebensmark verzehrt haben. Wenn heute eine Welle tiefer Trauer durch unser Volk geht, wenn selbst die Gegner die Degen an seiner Bahre Ehren senken, so gilt diese Trauer aber nicht allein dem großen Staatsmann und Führer, sie gilt auch dem Menschen Stresemann, den wir alle liebten. Aus engen Verhältnissen hat er sich aus eigener Kraft emporgearbeitet. Was er wurde, verdankt er seinen Fähigkeiten und seiner unermüdlichen Arbeit. Und ein weiteres kommt hinzu. Er war bei all dem Ruhm, den seine Weltgeltung ihm brachte, der bescheidene Mensch, der gute Kamerad geblieben, der nicht auf einsamer Höhe lebte, sondern mit den weitesten Kreisen Fühlung suchte und fand. In den Kreisen der Wissenschaft, mit denen seine umfassenden historischen Kenntnisse ihn verbanden, mit den Kreisen der Literatur, aus deren Schätzen er die Quelle seiner Beredsamkeit speiste, mit den Kreisen der Kunst, in denen er sich in Mußestunden so wohl fühlte. Dies alles machte ihn weit über die Grenzen unseres Landes hinaus zu einer der populärsten Persönlichkeiten unserer Zeit. In den Ehrungen, die ihm zuteil wurden, Verleihung des Nobelpreises und des Ehrendoktors der altehrwürdigen Heidelberger Universität, ist man der Bedeutung seiner Persönlichkeit gerecht geworden. Mit Recht heißt es in der Verleihungsurkunde, mit der die Heidelberger Ehrung ausgesprochen wurde, dass er hochverdient um die Festigung von Staat und Wirtschaft, durchdrungen von Deutschlands Recht auf Leben und Freiheit, mutig und trotz aller Widerstände und Rückschläge, als Bahnbrecher einer Politik der geistigen Annäherung und friedlichen Verständigung der Völker sich eingesetzt und weit über die Grenzen des Vaterlands hinaus Achtung und Ansehen errungen hat. So steht die Persönlichkeit Gustav Stresemanns vor uns. Wir nehmen Abschied von ihm in der Gewissheit, dass sein Gedächtnis in der Zukunft fortleben wird. Er wird als einer der Baumeister an den Wiederaufbau Deutschlands der Geschichte angehören. Sein Werk steht fest gegründet und uns allen bleibt in Zukunft die Aufgabe, es in seinem Geiste fortzusetzen. Von ihm nehmen wir Abschied in dem Bewusstsein, dass wir in ihm einen großen Staatsmann, einen Führer und einen trefflichen Menschen verloren haben.